Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 448, an Schiller. So ungern ich von Jena abreiste, so war es doch eben die rechte Zeit. Manches, was hier stockte, mußte wieder in Gang gebracht werden, und nun rücken sowohl allgemeine als besondere Angelegenheiten besser vorwärts. Iffland gibt wirklich vom 24. an 6 Repräsentationen. Wenn ich nicht fehlschließe, so wird der Zudrang noch lebhafter sein als das erste Mal. Schon in der Stadt haben wir mehr Fremde als damals, und die Liebhaberei zum Theater ist sowohl hier als in der Nähe gewachsen. Damit mir die nächsten 4 Wochen, die ich doch hier zubringen werde, nicht ungenutzt verstreichen, habe ich gleich den Faust vorgenommen und finde Ihre Bemerkung richtig, dass die Stimmung des Frühlings lyrisch ist, welches mir bei dem rhapsodischen Drama sehr zugute kommt. Jacobi, der an sie geschrieben hat, ist der Sohn, der in Jena studierte. Die Gedichte, die ich zurückschicke, konnte ich nicht durchlesen. Ich bin ganz in entgegengesetzten Beschäftigungen und Stimmungen. Die nächsten 14 Tage überhaupt wird es wieder ein wenig bunt gehen. Ich setze voraus, dass Sie Montag, den 23. bei uns eintreffen und das theatralische Fest mit uns zelebrieren werden. Sie können neben Meiern sich recht gut einquartieren. Leben Sie recht wohl. Weimar am 11. April 1798. G.